Rubble, Rocky, Zuma und Sky erreichten gleichzeitig die Zentrale. Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und als sie oben waren, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Chase, Marshall und Ryder erwarteten die Fellfreunde schon ungeduldig. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Gut, dass ihr da seid, Freunde. Bäuerin Yumi braucht unsere Hilfe. Er schaltete den großen Bildschirm ein. Ein Schneesturm nähert sich. Wenn es im Obstgarten friert, ist alles Obst an den Bäumen verdorben. Oh, Bäuerin Yumi braucht wirklich unsere Hilfe. Ja, und wir werden ihr helfen. Marshall, du musst mit deiner Leiter das Obst an den oberen Ästen pflücken. Marshall macht's. Mit seinem Schaufelbagger bringt Rubble dann das Obst zum Lagern in die Scheune. Schnell! Rubble ist der Retter! Der Rest von euch Fellfreunden hilft auch mit. Jetzt müssen alle Pfoten zusammenhalten. Ja! Ja! Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, Sky, Chase, Zuma, Rocky, Rubble und Marshall sausten die Rutsche hinunter, die bis ins untere Stockwerk reichte, und flitzten zu ihren Fahrzeugen. Marshall sprang in sein Feuerwehrauto mit den Schläuchen, dem Blaulicht und der langen Leiter. Rubble in den gelben Bagger mit der großen Schaufel und Ryder auf sein Quad, mit dem er überall hinfahren konnte. Die drei waren die Ersten, die losrasten. Doch nun breitete Sky die Flügel aus, die an ihrem Rucksack befestigt waren, und war wenig später schon in der Luft. Ja, ich bin der Flughund! Aber auch Chase in seinem blauen Polizeiauto, Rocky im Recycling-LKW und Zuma auf seinem Luftkissenboot waren jetzt unterwegs. Als sie den Bauernhof erreichten, war Bäuerin Yumi sehr erleichtert. Ryder und die Helfer auf vier Pfoten. Ja, jetzt können wir wenigstens etwas Obst ernten, bevor es schneit. Wir werden alles Obst ernten, Bäuerin Yumi. Kein Apfel wird hängen bleiben. Ja, die Paw Patrol ist fix, fix, fix. Sky und Zuma, ihr fangt mit den Kürbissen an. Alles klar. Komm schon, Sky. Lass uns los ernten. Marshall, fahr die Leiter bis zur Baumspitze aus. Das war kein Problem für den Dalmatiner. Schließlich war er der Feuerwehrhund. Du und ich sind das Pflückteam. Wie der Wind kletterte Ryder die Leiter hinauf und warf einen Apfel nach dem anderen nach unten zu Marshall, der das Obst in einen Korb legte. Jetzt kam Rocky angelaufen. Was ist mit mir? Wir müssen versuchen, die Äpfel superschnell in die Scheune zu kriegen. Dafür kann ich bestimmt was bauen. Was soll ich tun? Guck einfach, wo du noch mit anpacken kannst, Chase. Der Polizeihund schaute sich aufmerksam um. Ich bring die Äpfel dort in die Scheune. Chase rannte zu den Körben hinüber. Doch Rubble in seinem Schaufelbagger war schneller. Oh, ich räum die Körbe schon weg. Chase ließ die Ohren hängen. Oder auch nicht.